Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Unser Thema heute Nacht heißt Geld ist mein Leben. Und ich möchte mit euch allen reden und mit vielen von euch reden, die genau das sagen, Geld ist mein Leben oder Geld war mein Leben. Ich möchte mit Leuten reden, die vielleicht beruflich sehr viel mit Geld zu tun haben. Ich möchte mit Leuten reden, die vielleicht mal ganz viel Geld hatten und dieses verprasst haben, verspielt haben, durchgebracht haben, wie auch immer, dann auch gerne mit Menschen, die sehr, sehr geizig sind und deshalb im Prinzip immer an Geld denken, um so viel wie möglich ranzuholen. Und ich möchte auch sehr gerne mit richtig schweinereichen Leuten reden, mit Millionären, mit Multimillionären, die wirklich sehr reich sind. Und erzählt mir ganz einfach, wie ist es, wenn man so sehr reich ist? Ist das ein sehr schönes Leben? Ist es ein entspanntes Leben? Oder gibt es da eben auch sehr viele Probleme und sehr viele Sorgen? Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht ist Fritz und Fritz ist 60 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Fritz. Hast aber eine sehr junge Stimme. Danke. Muss ich sagen. Doch, ich fühle mich also auch noch unheimlich jung. Und ja. bin irgendwie ein Bubi-Typ. Ja. So, nicht? Ja. Und. Ja, Geld ist mein Leben. Ist es dein Leben? Also, das ist nicht ganz richtig, aber ich habe mich in einer deiner vier oder fünf Versionen wiedererkannt. Mhm. Und zwar, ich genieße es unheimlich, geldlich unabhängig zu sein. Ja. Ich habe das angestrebt von Anfang an, weil ich einfach mit 17, 18 habe ich gemerkt, Mensch, die Menschen, deine Klassenkameraden und auch alle anderen, die Eltern, auch die Eltern meiner Klassenkameraden, das waren damals alle große Nazi-SS-Leute und so gewesen, nicht? Aber das waren tolle Typen und trotzdem, sie waren irgendwie blöde, sie waren eitel, sie haben gesagt, Mensch, ich bin so ein Germane, so ein toller Typ und deswegen, sie fühlten sich also stark, nicht? So als Beispiel. Mhm. Und auch die Klassenkameraden, habe ich irgendwie gemerkt, nee, Menschen, du musst versuchen, von Menschen unabhängig zu sein und um unabhängig zu sein, brauchst du Geld. Ja, ja. Dann kannst du sagen, so rutsch mir den Puckel runter, ich mach was ich will. Und da habe ich also wirklich angestrebt, reich zu werden, muss ich sagen. Bin auch ein bisschen geizig gewesen. Mhm. Also die kleinen Mädchen, die ich immer hatte, die ich also sehr, sehr anstrebe, die kriegten eine Coca-Cola. Und die Wette muss ich nur sagen, also Mensch, jeder macht auf seine Rechnung. Also deine Freundinnen damals haben nicht sehr davon profitiert. Nee, die haben nicht davon. Was hast du denn beruflich gemacht? Ich bin an sich Jurist und habe als Jurist damals geglaubt, oh, da ist eine Marktlücke, mach mal einen Makler, spezialisiert auf Leibrente. Mhm. Auf was? Auf was? Auf Leibrente. Das ist also, das fragt mich deine beiden Mitarbeiter eben schon, mal ganz kurz erklären. Wenn jemand ein Haus hat, dann kann er das normalerweise gegen Bar verkaufen, aber er kann es auch auf Leibrente verkaufen. Ach, Leibrente? Ja, ja. Das ist also eine lebenslange Rente, die wird hundertprozentig am Grundstück abgesichert, erstrangig. Mhm. Das heißt, selbst wenn der Käufer pleite geht und kann nicht mehr zahlen, habe ich immer die Sicherheit im Grundstück und das Haus wird dann nochmal verkauft und ich kriege lebenslang statt einer Bauauszahlung eben eine lebenslange Rente. Und oft, das muss ich Ihnen noch dazu sagen, wird das verbunden mit einem lebenslangen Wohnbleiben. Mhm. Die Leute also du warst im Immobiliengeschäft tätig. Da bin ich reingegangen. Ja. Ich habe gesagt, mach aber erstmal deine juristische Ausbildung zu Ende, mach einen Doktor. Doktor zählt in Deutschland eine ganze Menge. Ja. Kannst du aushängen in deinem Firmenschild. Ja. Gib damit zu erkennen, dass du seriös bist, dass du nicht irgendein hergelaufener Makler bist. Hast du denn bis zum Schluss im Immobiliengeschäft gearbeitet? Ja, ich war immer selbstständiger Immobilienmakler. Jetzt schrauben wir mal die Zeit in die Zukunft. Ja. Ich habe irgendwie so einen Hall auf dem Kopfhörer. Hm. Cool. Hast du ein Gerät an noch? Nee. Hat es sich gelohnt? Bist du reich geworden? Ja, ich hab also einige Millionen gemacht. Hab mich vor 10 Jahren. Aber ich habe dann auch natürlich clever mein Geld angelegt in Immobilien, da ist das toll gestiegen. Ja. Also wäre es richtig, wenn ich sagen würde, dass du ein Multimillionär bist? Ja, das kann man sagen. Also drei- oder vierfach oder so. Das ist schwer zu, weil es eben halt in Immobilien festliegt, nicht? Also so über den Daumen, wie hoch ist dein Vermögen? Also ich würde sagen um die 4 Millionen. Millionen. Mhm. Und ich habe also so viel Einnahmen, dass ich sagen kann, also ich kann es nicht ausgeben, einfach deshalb, ich habe mich immer an ein bescheidenes Leben gewöhnt. Mhm. Ich habe auch heute, ich habe einen ganz einfachen Honda Civic oder einfache Klamotten, das einzige Luxus. Ich habe ein Haus, das hier in Frankreich schon 1 Million Mark kostet. Mhm. Das wird bei uns in Deutschland 2-3 Millionen wert sein. Du hast gerade gesagt, du hast Einkünfte. Wie viele Einkünfte hast du denn im Monat? An Zinsen oder an Mieten? Ja, an Zinsen oder an Mieten oder so. Ja, also ich würde mal sagen, über den Daumen zwischen 15.000 und 20.000. Ja, und du lebst bescheiden, sagst du? Ich lebe trotzdem bescheiden. Ja. Ich kann mein Geld nicht ausgeben. Man hält mich für geizig. Mhm. Das ist meine Lebensgefährtin. Ich selbst glaube es nicht. Ich denke, ich bin nur sparsam. Und du arbeitest im Moment aber nicht mehr. Doch, ich arbeite noch ein bisschen. Ich habe aber ich arbeite vielleicht nur 5 oder 6 Wochen im Jahr. Dann fahre ich mal nach Hamburg. Mein Betrieb läuft da weiter. Mhm. Immer noch Leibretten. So könnte man denken, er hat es so weit gebracht, er hat so viel Kohle, der könnte sich irgendwo toll am Meer ein Haus kaufen oder so. Das ist alles nicht der Fall. Nee, ich habe ein Haus, was es liegt auch toll, auf 25.000 Quadratmeter Grundstück, Südwesthang. Ah ja. Also ganz toll, ein altes Landhaus. Also das dann doch, ja. Ja, das habe ich, Luxus. Wo liegt das Haus? Das liegt so ungefähr 700 Kilometer nördlich von Saint-Tropez. Ach so, in Südfrankreich. Ah ja. Also ja, gut, das ist ja nur schon, das ist ja Luxus. Ist ein Luxus, ein unheimlicher Luxus. Und du hast aber gerade gesagt, eigentlich kann ich das Geld gar nicht richtig ausgeben. Ich war mein Leben lang sparsam, sagen wir es so, vielleicht sogar geizig. Ja. Ist das nicht irgendwie für dich auch ein Handicap, dass du jetzt mit 60 Jahren als Multimillionär immer noch auf die Pfennige guckst irgendwie? Nee, auf die Pfennige gucke ich nicht. Das ist nicht richtig. Das aber nicht. Ich gehe bescheiden essen. Also wir gehen 2 oder 3 Mal die Woche essen. Nicht, aber dann soll ich, wenn ich so ein Essen für 40, 50 Mark kriege pro Person, dann genieße ich das. Mhm. Weil ich also einen schönen Salat, der muss nicht teuer sein. Mhm. Ich gehe auch 2, 3 Mal in so ein Luxusrestaurant, aber das einfache Essen gefällt mir. Ja, was würdest du sagen, außer der Unabhängigkeit, was bedeutet dir Geld? Was ist Geld für dich? Ja, nee, mehr ist es eigentlich nicht. Es ist nur die Unabhängigkeit. Mhm. Und einfach, was ich sagen kann, Mensch, ich bin frei von anderen Menschen. Mhm. Die Freiheit, die es mir gibt, das genieße ich. Lebst du alleine oder hast du eine Familie? Ich habe eine Lebensgefährtin. Ich habe keine Kinder. Wer wird das alles mal erben irgendwann? Ja, meine Lebensgefährtin vielleicht. Oder derjenige, der mich mal pflegt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja. Wie denkst du dir jetzt, du bist immer noch ein bisschen geschäftlich tätig, hast du gerade gesagt, 60 Jahre jetzt alt, wie denkst du dir so, sagen wir mal, die nächsten 10, 20 Jahre, sofern du gesund bleibst und alles und fit bleibst? Ja, es sieht also so aus, ich werde also weiter, ich spiele also fast täglich Tennis, spiele in der Gruppe, mach ein bisschen Jazz, habe so hier ein paar deutschsprachige Freunde, wir spielen hier immer einen kleinen Skat und ich würde gerne, und das wollte ich eigentlich sagen, ich würde gerne mal mit so einem Menschen, der die Sache ähnlich sieht wie ich und der vielleicht auch ähnlich gut dasteht, der also nichts geldlich von mir will, für 6 Wochen um die Welt bummeln. Da hätte ich also einen Mordspaß mit Rucksack, ganz einfach. Ohne Rucksack, ganz simpel, zack mal. Sag mal, Fritz, wenn man das so weit geschafft hat und wirklich so viel Geld auf der hohen Kante hat, kommt man da nicht irgendwann doch ab und zu oder vielleicht sogar permanent, ich weiß es nicht, in ein gewisses Konflikt? Du siehst ständig die Bilder im Fernsehen von armen, ganz, ganz armen Menschen auf der Welt. Dass man sich da verpflichtet fühlt und dass man sagt, Mensch, ich muss doch auch irgendetwas tun. Ich muss irgendeinen Hilfsfonds unterstützen oder irgendwie mich im wohltätigen Bereich engagieren. Also das wäre eine Lüge, wenn ich jetzt sagen würde, ja, da würde ich nicht verpflichtet. Das sehe ich also nicht. Ich sehe natürlich, aber das ist ganz witzig. Ich habe, wenn ich in Hamburg bin, nur wieder mal Spaß daran. Das habe ich einige Male gemacht, um auch mir zu beweisen, dass ich im Grunde genommen nicht geizig bin. Da habe ich gesagt, Mensch, ich verschenke mal einen 100-Mark-Schein. Und habe mit so einen armen Typen, der nicht bettelt. Mhm. Ich sage, Entschuldigung, würde es Sie stören, wenn ich Ihnen 100 Mark schenke? Und echt, das war echt witzig, wie die Leute reagierten. Wie haben die reagiert? Ja, die waren freundlich. Und dann, würde mich nicht stören, haben die gesagt. Das finde ich ja toll. Ja. Wollen Sie oder willst du irgendwas von mir? Nee, sag ich, will dir nur 100 Mark schenken und will dir eine kleine Freude machen. Wie bist du denn so drauf? Stichwort beispielsweise, man geht essen und du bezahlst Trinkgeld. Bist du großzügig im Trinkgeld oder guckst du da auf? Nö, ich gebe da so die 5-10%, das mache ich, aber mir nicht. Mir nicht. Ich bin ganz bestimmt nicht großzügig, kann man nicht sagen. Aber ist ja eigentlich ein bisschen schade, ne? Dass ich nicht großzügig bin? Ja. Die Leute, die in den Restaurants arbeiten, die verdienen nur wirklich nicht sehr viel Geld und sind darauf angewiesen, dass sie ordentlich Trinkgeld bekommen. Und da sitzt nun jemand, der millionenschwer ist. Ja. Du könntest denen doch nur wirklich da 20.000 Mark Trinkgeld geben. Das könnte ich machen. Wenn du ordentlich gegessen hast. Meine Lebensgefährtin sagt immer, Mensch, also du musst den, ich habe früher auch viel Trinkgeld gekriegt. Mhm. Im Beruf gibt denen was und das tue ich dann auch, aber nicht übermäßig. Mhm. Warum? Da sage ich aber, was habe ich davon? Ich habe kein Glücksgefühl, Moment, wenn ich dir was gebe. Also es ist alles sehr egoistisch, ne? Ja, das ist es. Also ich bin bekenne mich zum Egoismus, weil ich einfach sage, jeder Mensch ist von Natur aus, genau wie jede Pflanze, wie jedes Tier, egoistische Anlage. Ja, aber man kann ja auch, aber es ist doch auch toll, dass der Mensch wiederum im Gegensatz zur Pflanze und im Gegensatz zum Tier einen freien Willen hat und auch dagegen etwas tun kann und vielleicht auch gegen diese Grundnaturveranlagung angehen kann. Und wenn du vielleicht mit 100.000 Mark, die für dich gar nichts sind, vielleicht einem Kind in der dritten Welt eine Schulausbildung ermöglichen könntest. Das wäre doch eine tolle Sache und tut einem selbst ja auch noch gut dann. Ja, also das ist richtig. Also sagen wir mal, ich mache jetzt diesen Weltbummel für 6 Wochen mit jemandem, vielleicht komme ich mir auf so eine Idee. Das ist wahr. Je älter ich werde und je mehr ich merke, also du kannst das Geld ja gar nicht, was willst du damit machen? Mhm. Nicht? Das liegt schon drin und das wäre mir vielleicht auch irgendwie eine kleine Freude. Mhm. Aber bisher bin ich also nicht auf die gekommen. Also abgesehen jetzt von diesen 100-Mark-Scheinen, die ich sparsam immer so verteilt habe. Aber das war schon das war mehr ein Spaß. So, ne? Ja, das ist ein Spaß. Ja, und einfach auch ein Beweis, dass ich sage, Gott, ich kann mal Geld weggeben. Ne? Ja, also ich wünsche dir ein bisschen mehr Altersweisheit vielleicht, dass du, weil du könntest eigentlich viel Gutes tun, ohne dass du Abstriche erleidest in deinem Leben. Ne? Das ist es richtig. Domian, ich habe also eine kleine Bitte. Ja. Wenn da jetzt irgendeiner mithört und sagt, diesen Typ möchte ich mal kennenlernen, mit dem vielleicht mal um die Welt bummeln. Ja. Ich gebe einfach mal meine Telefonnummer an. Nee, aber nicht jetzt über den Sender. Was meinst du, was denn los ist? Nee, Hamburger Hotel, nicht meine hier, das will ich auch nicht. Nur mein Hotel in Hamburg, wo ich am 7. Mai bin. Ja, das machen wir aber in der Redaktion. Mhm. Wir rufen dich gleich mal an und dann die sich bei dir melden. Genau so machen wir das. Aber du bist, wie ich das richtig verstanden habe, gerade nur an Leuten interessiert, die ebenfalls sehr reich sind und auch finanziell unabhängig sind. Auf jeden Fall finanziell unabhängig. Also du möchtest jetzt, wie ich dich jetzt auch kennengelernt habe, keine Bettelanrufe haben und sagen, hier, ich brauche... Nee, um Gottes Willen, das ist kein Fall. Nein, auf keinen Fall. Nur jemand, der sagt, also mit dem Typ, so wie der redet, mit dem könnte ich vielleicht mal 6 Wochen um die Welt kommen mit Rucksack. Viel Spaß dann. Okay. Würde ich gern euch die Nummer geben dann. So machen wir das gleich, wir rufen dich gleich nochmal an. Mhm. Vielen Dank für deinen Anruf und vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir für das auch. Gespräch und alles Gute. Toi, toi, toi. Dankeschön. Auch. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Geld ist mein Leben. Das sagt vielleicht auch Stefanie. Und Stefanie ist 14 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Stefanie. Hallo, ich gebe mein Geld immer so für Klamotten aus und so. Ja. Ich kriege so 200 Mark im Monat. Ja. Und ich gebe das dann alles immer sofort am ersten Tag dann aus. Also erstmal 200 Mark im Monat, einfach so taschengeldmäßig, ist ja auch eine Stange Geld, finde ich, ne? Ist viel. Ja. Ja, ist ganz schön viel. Sind deine Eltern reich? Ja, ziemlich. Aha, also das macht denen auch nicht viel aus, dir da immer 200 Mark hinzublättern. Ne, weiß ich nicht. Und du gibst es sofort aus, in der ersten Woche, in den ersten Tagen sogar? Am ersten Tag. Am ersten Tag schon? Ja. Hauptsächlich für Klamotten oder für was noch? Ja, für Klamotten und ich gebe meinen Freunden und so dann meist was aus, für was zu trinken, für Zigaretten. Also du bist im Gegensatz zu Fritz nicht geizig? Nein, eigentlich gar nicht. Ja. Bist du großzügig und lädst die Leute dann ein zum Essen, zum Trinken oder für Zigaretten oder sowas? Ja, ja. Ist das Geld am ersten oder zweiten Tag verprasst? Wie verbringst du dann den Rest des Monats? Ja, ich pumpe dann meine Eltern meistens noch an und dann... Wenn ich die dann immer so frage, ob ich noch mal hier 20 Mark, mal da 50 Mark, dann kriege ich immer so Geld und dann kriege ich dann meistens auch noch so von denen so im Monat 150 Mark bis 100 Mark. So. Also letztendlich kriegst du von deinen Eltern im Monat dann 400 Mark. Ja, so ungefähr. Und dann sammelt sich aber auch noch ein bisschen Schulden an, die du bei den Eltern machst. Nö, gar nicht, die schenken mir das dann. Ach, die schenken das dann da. Also kommst du dann doch ganz gut über die Runden. Plus Schenkung und plus... Also könnte man sagen, dass du eigentlich im Monat so um die 500 Mark verbrätst? Ja, könnte man so sagen. Das ist eine Stange Geld für ein 14-jähriges Mädchen, ne? Ja. Was für Klamotten sind denn das, die du dir da kaufst? Ja, das sind immer Markenklamotten, so zum Beispiel Schuhe so für 250 Mark oder so. Mhm. Ist das in deinem Freundeskreis so üblich oder bist du da die Einzige, die so gut ausgestattet ist mit Kohle? Ja, also ich habe eigentlich so ziemlich die meiste Kohle und dann fragen meine Freundinnen mich manchmal auch, gibst uns mal ein Eis aus oder mal das und so und dann mach ich das auch. Hast du denn nicht vielleicht auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass du ausschließlich das Geld deiner Eltern ausgibst? Nö, eigentlich gar nicht. Die sagen ja immer, ist kein Thema. Hier 20 Mark, hier 50 Mark, kein Thema. Die verwöhnen dich richtig, ne? Ja. Weißt du, was ich mit 14 Jahren gemacht habe, um mein Geld zu kriegen? Natürlich nicht so viel, aber ein bisschen zu kriegen. Ich habe für so einen großer Supermärkte, habe ich so Werbebroschüren, so Zettelchen ausgeteilt. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht, aber da habe ich ja nicht so ganz so viel Geld für gekriegt. Natürlich. Dann hatte ich da keine Lust mehr drauf. Aber, ja, na klar. Aber was meinst du, wie sehr du das wertschätzt, wenn du da vielleicht 50 Mark verdienst, wofür du dann viele Stunden arbeiten musst, dann wird das Geld viel wertvoller, als wenn du es einfach so zugesteckt bekommst. Ja, weiß ich. Es ist ja ziemlich egal, ne? Ja, eigentlich wohl. Wie stellst du dir denn so später mal dein Leben vor? Wie möchtest du denn mal leben? Ja, weiß ich noch nicht. Ich bin ja erst 14, mal gucken. Naja, aber so mit viel Luxus, so tolle Klamotten, tolle Wohnung, tolles Auto und so. Ja, vielleicht kriege ich ja später einen ab, der auch viel Kohle hat. Da brauche ich gar nicht arbeiten. Würdest du darauf so gucken? Guckst du jetzt schon so auf Jungs, die eher so aus gutem Hause kommen, wo auch Kohle zu vermuten ist? Ja, manchmal wohl, eigentlich schon. Mhm. Hattest du schon mal einen Freund, einen festen Freund? Ja. Hattest du? Und wie war der so finanziell? Wie stand der finanziell da? Ja, der hatte auch so solche Eltern wie ich. So ja. Heißt das, dass du dir vielleicht auch jetzt gar keinen Jungen so ausgucken würdest, der, wo die Eltern vielleicht Arbeiter sind oder wirklich nicht viel Geld haben? Ja, ich will, also das kommt mir eigentlich gar nicht so viel auf die Kohle an, sondern auch auf den Charakter des Jungen dann halt. Das ist ein schönes Wort. Ich hoffe, dass das auch so bleibt demnächst und vor allen Dingen auch sich so weiterentwickelt bei dir. Also Stefanie, ich merke schon, Geld ist eine wichtige Sache bei dir. Ja. Ne? Und ich fände es gut, wenn du einen Teil dieses Geldes auch alleine verdienen würdest. Sage ich dir mal ganz einfach so aus meiner Erfahrung heraus. Weil man ein gesünderes Verhältnis, glaube ich, zum Geld bekommt, als wenn man alles nur geschenkt kriegt. Aber das musst du natürlich für dich entscheiden, ob du... Das ist eine Verlockung, ne? Da ist der gemachte Tisch, wo alles draufsteht, oder ob man sich dafür... Ich will dir was erzählen. Ich hatte, als ich mein Abitur gemacht habe, hatte ich einen Freund, der aus sehr gutem Hause kam. Die Eltern hatten wirklich richtig dick Kohle. Und der hat nach dem Abitur gesagt, ich möchte von euch keinen Pfennig haben für das, was ich mache, ob, wenn ich studiere oder was auch immer. Ich will mein Leben selbst finanzieren. Ihr könnt es mir später geben, was ihr angeschafft habt an Vermögen, aber ich möchte erstmal mich alleine beweisen. Das hat mich tierisch beeindruckt. Ja, ist schon eine große Leistung eigentlich. Große Leistung, ja, tolle Leistung, ja. Gut, Stefanie, verprass nicht zu viel. Alles Gute. Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit... Anne Hartnack. Ja, mit Maria Anna, ne? Richtig. Und die Maria Anna ist 65 Jahre alt. Richtig. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Du hast dich auch zu diesem Thema bei mir gemeldet. Warum? Ja, genau. Ja, ich habe da viel zu sagen. Leg mal los. Bist du sehr reich? Ach du, ja, natürlich. Natürlich. Ja, komm, gleich in die Vollen mit den Fragen. Wie viele Millionen besitzt du? Oh, das spricht man nicht schon. Doch, ich muss es ja ungefähr ein bisschen einschätzen jetzt, damit ich weiß, mit wem ich das zu tun habe. Vielleicht. Aber ich bin ganz sparsam. Ich habe nicht gerade verstanden. Wie viel? 8 Millionen? 5 Millionen. Ist das viel? Ja, das ist nicht schon sehr viel. Ja, ist das heavy? Ja, ob es heavy ist, weiß ich nicht, aber es ist schon sehr viel. Wie kommst du denn an dieses viele Geld? Hast du es? Ich habe sogar auf mein Erbe verzichtet. Habe ich alles selbst verdient. Was hast du früher gemacht oder vielleicht jetzt auch noch? Ich weiß es nicht. Ich habe die Firma meines Vaters geführt. Ja. Ich wurde furchtbar von allen möglichen Einkäufern umworben und habe aber jedes Trinkgeld oder jede Zuwendung abgelehnt. Hm. Ich bin nur integer durch mein Leben gegangen. Und hast die Firma gut und erfolgreich geführt? Ja. Und dadurch hast du dir dein Vermögen auch dann selbst verdient und angeschafft. Hast du eine Familie? Ja, ich habe einen Mann und den muss ich noch finanzieren. Hm. Der ist sogar doppelter Doktor. Und ich musste jetzt der Stadt Wuppertal 1,5 Millionen überweisen, dass er kein Sozialfall war. Ah ja, aber das hat dir nicht viel ausgemacht, das konntest du gut leisten. Ja, ich hab's geleistet. Du hast es geleistet. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt im Alter von 65 deinen wohlverdienten Ruhestand genießt. Und nein, ich habe mein Bein verloren durch einen Unfall. Ah ja. Mich hat jemand angefahren. Ich habe immer gedacht, mein Gott, du arbeitest, bis dass der Tod uns scheidet. Mhm. Ja, aber ich konnte es nicht mehr, wenn man plötzlich auf der Straße ein Bein verliert. Wie lange liegt das zurück? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. Wie lebst du seitdem? Lebst du sehr luxuriös? Nee, ich würde doch nie luxuriös leben. Ja, ich weiß also nicht. Also ich hatte natürlich eine tolle Villa, ist okay. Aber weißt du... Die hast du nicht mehr im Moment? Nee, die habe ich verkauft. Warum? Ja, weil ich das nicht schaffen kann. Ich kann mir nicht einen Burschen leisten, der dich richtig putzt und 2.500 Mark. Sowas sehe ich nicht ein. Mhm. Also du könntest es dir schon leisten, aber du siehst es nicht ein. Nee. Mhm. Wie lebst du jetzt? Hast du ein kleines Haus oder eine Wohnung? Ich habe ein betreutes Wohnen. Ich lebe jetzt, ich fahre ja pausenlos auf dem Rollstuhl und so. Ich lebe jetzt hier in Bocholt bei meinen Kindern. Ah ja. Ich habe hier wunderbare Kinder. Wie viele Kinder hast du? Ich selbst habe nur eine Tochter. Ich habe gearbeitet bis zum geht nicht mehr. 23:45 nachts bekam ich eine Tochter oder Zwillinge im Büro. Um 23:45 war ich im Krankenhaus. Nachts, bitte. Sag mal, Maria Anna, verstehe ich das richtig, dass du eigentlich dein Leben lang so viel gearbeitet hast, dass du dein Geld gar nicht hast genießen können? Und jetzt? Ach, was heißt das denn, genießen können? Natürlich. Aber ich bin eben einfach sparsam. Mhm. Und ich weiß auch nicht, warum man nicht sparsam ist. Bist du jetzt immer noch sparsam? Ja. Ja? Sagt sie auch mit einem gewissen Stolz. Wobei, du brauchst es ja eigentlich gar nicht mehr sein, ne, wenn man so viel Geld hat. Ach, kann was? Man gar nicht. Also wenn du meine Putze sehen würdest, die kann es überhaupt nicht begreifen, dass ich so sparsam bin. Bezahlst du denn wenigstens die Putzfrau ordentlich? 20 Mal. Ja, könnte auch ein bisschen mehr sein, ne? 25? No. Oh Gott, das ist eine arme Frau. Für Bocholt sehr viel. Naja, ist ja dann egal. Kann ich die Preise kaputt machen. Naja, aber die Frau wird es nicht dicker haben und dir tut es nicht weh. Oh, da gebe ich aber lieber was an die dritte Welt. Okay, das ist natürlich auch ein anderes Thema, habe ich mit Fritz gerade auch gesprochen. Also ich habe auch Kinder angenommen aus der dritten Welt. Also du unterstützt schon solche Projekte, ja? Natürlich. Was ist denn der größte Luxus, den du dir selbst im Moment noch gönnst? Nur Kultur. Kultur. Also Theater, Opernbesuche. Richtig. Fährst du auch noch weiter weg, nach Berlin oder München? Oder? Schön. Mhm. Das gönne ich mir. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du vor 4,5 Jahren dein Bein verloren hast durch einen Unfall. Ja, genau. Das ist ja nun auch ein schwerer Schicksalsschlag. Genau. Als das passiert ist, hast du dadurch auch dein Denken über Geld verändert? Ja, da habe ich mein Verhältnis zum Geld verändert. Und in welcher Richtung? Indem ich dachte, mein Gott, Geld hat irgendwie einen Wert. Es ist doch sehr schön, hier mal 20 Mark zu geben und da mal 20 und so, ne? Und ich wusste das vorher nicht. Würdest du sagen, dass du durch den Unfall milder geworden bist? Ja, ja. Ja. Genau. Also, dir fällt es nicht so schwer, zu geben. Mir fällt es überhaupt nicht schwer zu geben. Aber es war früher anders. Och ja, was, okay, ne? Ja, natürlich war es ein bisschen anders. Natürlich sehr anders. Ich habe gerade den Fritz gefragt, was mit dem vielen Geld passiert, wenn er irgendwann mal nicht mehr da sein sollte. Aber du hast ja Kinder, hast du gerade gesagt, die das erben werden. Ich habe denen schon 5 Millionen vererbt. Ja. Na, schon. Ja, ist natürlich jetzt nicht. Jetzt habe ich nur noch 5. Ja. Hast du eigentlich so reiche Freundinnen auch, die so reich sind wie du? Verkehrst du in ähnlichen Kreisen? Natürlich. Ja. Also da ist das Thema, dass... Ich kann das nur in solchen Kreisen. Ich könnte das nicht ertragen, wenn die Leute erzählen, ja, sie haben kein Geld. Dann sage ich immer, man hat gesunde Arme und Beine. Und ich habe studiert in London und mein Vater hat mir das nicht bezahlt, weil er sagte, das adaptiert man. Mein Vater war Jude. Mhm. Ja, aber man kann doch nicht. Ich glaube auch, Marianne, dass es sehr viel an der eigenen Initiative hängt, ob man erfolgreich ist, ob man reich ist. Aber ich glaube, es gehört auch sehr viel Glück dazu. Es gibt sehr viele fleißige Menschen, die dennoch nicht reich geworden sind. Nein, es gibt überhaupt kein Glück dazu. Du musst nur die Augen aufmachen. Ja, das ist vielleicht auch das Glück, an der richtigen Stelle die Augen dann aufmachen zu können. Ja, guck mal, ich hätte zum Beispiel Kleenex die Generalvertretung haben können und ich war zu blöd, Sand zu nehmen, war 20, in London. Meine Liebe. So blöd war ich. Ich freue mich, dass wir miteinander haben reden können. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ach, das ist Domian? Das ist Domian, ja. Oh, ich wusste dich. Echt? Ja, was hast du jetzt gedacht? Jetzt bin ich irritiert. Mit wem hast du gedacht, dass du gesprochen hast? Ich habe gedacht, mit dem Vorgespräch. Nein. Du bist jetzt schon die ganze Zeit auf dem Fernsehsender gewesen und Radiosender und hast dich mit mir unterhalten. Oh, das wusste ich nicht, Domian. Aber es war wunderbar. Es war doch hervorragend. Oh Gott, im Himmel. Domian, ich bin ja ganz entsetzt. Nein, es war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe dir ganz intime Sachen erzählt. Nein, nicht so intim. Nein, wirklich nicht. Lieber Gott, hilf mir. Habe ich hoffentlich nicht die Stadt gesagt, in der ich wohne? Nein. Es ist alles jetzt untergegangen und es ist, glaube ich, okay. Oh, Domian. Mon Dieu, ich wollte Ihnen noch etwas sagen. Mon Dieu. Das bitte mal sagen ja. Darf. Wissen Sie übrigens, warum Sie die Hirsche im Hintergrund haben? Das weiß ich selbst schon, ja. Mhm. Ich danke Ihnen, dass Sie das wissen. Ja. Ich wünsche alles Gute. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören, Maria Anna. Okay. Tschüss. Das war jetzt aber sehr skurril. Nicole, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Nicole. Hallo. Bist du auch eine Multimillionärin? Nee. Das wäre nun Knaller, obwohl ich habe auch schon mit ganz jungen Leuten gesprochen, die superreich sind. Nee, superreich bin ich nicht. Wärst du es denn gerne? Naja, ein bisschen mehr Geld könnte ich schon haben. Könnte ich schon vertragen. Erzähl mir, warum du angerufen hast zu diesem Thema Geld ist mein Leben. Also wegen mir persönlich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich über meinen Freund reden. Erzähl. Also bei uns genau andersrum. Also ich hätte auch gern mehr Geld. Also erstmal muss ich sagen, ich fand die Frau jetzt echt super witzig, die jetzt am Telefon war, ja? Ja. und ich fand es eigentlich auch ziemlich bewundernswert, dass halt so viele Leute jetzt erstmal angerufen haben, die ziemlich viel Geld hatten. Ja, ja. In der Tat. Für die halt Geld, also eigentlich alles um Geld gegangen ist. Mhm. Ja. Bei uns ist es halt genau andersrum. Also ich habe halt einen Freund, der geht arbeiten und verdient eigentlich sehr gut im Monat, ja? Und ich mache halt jetzt gerade mein Fachabitur und finanziere mich halt selbst nur durch Nebenjobs. Respekt. Also du machst ein Fachabitur, das heißt du musst viel lernen, du arbeitest und finanzierst dich durch Nebenjobs. Ja, ja. Tolle Sache. Nicht immer leicht, aber... Also ja. Du kriegst nicht von Mama und Papa da 5, 6, 800 Mark zugeschoben? Nee, also wie ich gerade das andere Mädchen gehört habe, ich finde es irgendwie, von der einen Seite her finde ich es nicht gut, wenn Eltern ihren Kindern halt so viel Geld zustecken, weil man lernt halt gar nicht mit dem Geld umzugehen und wie du gesagt hast, zu schätzen. Es wird halt alles aus dem Fenster rausgeschmissen. Nicola, ich will ja sagen, wenn ich ein Kind hätte in dem Alter, ne? Von 14, 13, also ich würde dem nicht so viel Geld geben. Nee, also ich glaube, es ist nicht gut. Glaube ich auch nicht. Ich komme aus einem Haushalt, ich habe noch drei Brüder, vielleicht liegt es auch da dran. Ja. Bei uns in der Familie war es sowieso gang und gäbe, dass wir von klein auf gelernt haben, was arbeiten heißt. Also genau, ja. Von klein auf. Jetzt wolltest du eigentlich gerade von deinem Freund noch ein bisschen erzählen, dass der ganz gut verdient. Wie viel verdient der denn? Ja, so 4.000 Mark im Monat. Netto? Ja. Das ist auch ein guter Verdienst. Ja. Ja. Ja. Und du dann ja entsprechend sehr, sehr, sehr viel weniger. Ne? Mhm. Auf wie viel kommst du mit deinen ganzen Jobs? Ja, kommt drauf an. Also so zwischen 500, 600 Mark habe ich auch im Monat. 500, 600 Mark? Ja. Da ist ja eine große Schere dazwischen. Ne? Der eine 4.000 Mark, wo er sich sehr viel mit leisten kann, du nur deine 500 Mark. Mhm. Ja. Wohnt ihr zusammen auch? Ja, wir wohnen. Seitdem wir zusammen sind, schon zusammen, ja. Wie regelt ihr das mit dem Geld? Ui. Gibt es da nicht auch Streiterei öfters? Das heißt Streiterei, also eifersüchtig bin ich manchmal schon. Also was bist du? Ich habe nicht verstanden. Bist du? Eifersüchtig. Eifersüchtig, ja. Ja. Naja, es fängt ja an bei so ganz, ganz alltäglichen Dingen wie Einkaufen. Ja, genau. Wie macht ihr das? Von Einkaufen hält eigentlich nicht viel. Mhm. Bei uns ist es halt so, dass er halt nicht so Interesse hat fürs Einkaufen. Ich will eigentlich eher den Kühlschrank von meinen paar Kröten, die ich habe. Du füllst den Kühlschrank? Ja. Von dem bisschen Geld. Du kaufst das Essen also allen. Ja, also wenn ich nicht ab und zu mal auf den Tisch schlagen würde und sagen würde, naja, komm, der Kühlschrank ist leer, können wir nicht mal kaufen gehen. Ja, naja, und... Höre ich denn daraus, dass der junge Mann auch eher geizig ist? Ja, sehr. Also er hält das Geld bei sich und du Arme musst von dem bisschen, was du da hast, auch noch euer Essen kaufen. Ja, ich finde es eigentlich ziemlich traurig, was, muss ich sagen. Also, ja, finde ich auch traurig. Was macht er denn? Was macht er denn mit dem Geld, mit dem vielen Geld? Oh je. Ich sag mir mal, wenn man so viel Geld hat wie er, ja, umso mehr Geld man hat, desto mehr gibt man eben aus. Und wenn jetzt nicht gerade was zugeflogen kommt, sag ich mal, auf dem Prospekt oder so, wenn er halt was sieht, was er unbedingt haben will, sucht er sich halt was. Naja, das könnte ich mal wieder haben. Achso, er spart es nicht, er kauft für sich dann viele Sachen. Ja, also er ist eigentlich sehr egoistisch noch dazu, muss ich sagen. Also bevor er mir mal 20 Mark in die Hand drückt und sagt, naja, komm, geh was kaufen oder geh dir was kaufen, wenn ich irgendwie... Was kauft er sich denn? Hat sich jetzt ein neues Auto gekauft. Ach so, in solche Sachen investiert er dann. Er hat jetzt, war jetzt im Fahrwerk dran, da hat er sehr viel Geld ausgegeben und Felgen muss er jetzt noch haben. Da kann man viel Geld reinbuttern. Wie sieht denn das mit eurer Miete aus? Zahlt er wenigstens die Miete, eure Wohnung? Wir wohnen jetzt in der Wohnung, dann müssen wir keine Miete mehr bezahlen, weil es halt von seinem Papas Elternhaus ist. Ach so. Ja, und da ist ihm das schon mal erspart zu geben. So, nun geht ihr beiden bestimmt doch auch mal, wie alle das machen, mal irgendwo essen, Pizza essen oder weiß ich irgendwas. Wie ist es denn da? Bezahlt er wenigstens dann die Rechnung? Ja, schon. Das macht er. Aber so oft kommt es eigentlich nicht mehr vor. Aber du bist grundsätzlich eigentlich unzufrieden. Ja, eigentlich schon. Also. Wäre ich auch, wenn ich mit jemandem zusammen wäre, der so viel Kohle hat und ich nur so ein paar hundert Mark und bin in der Ausbildung und so weiter, würde ich von dem eigentlich auch erwarten, dass er so richtig mir auch unter die Arme greift. So würde es umgekehrt ja irgendwann auch mal vielleicht sein, wenn denn die Lage so wäre. Ich verlange ja nicht von ihm, dass er mich jetzt finanziert oder dass er mir halt regelmäßig Gelden zusteckt oder so, aber ich denke, wenn man zusammen lebt und zusammen halt wohnt, dass man irgendwie, oder sich lieb hat halt noch, dass man sich irgendwie gegenseitig unter die Arme greifen sollte und nicht, das ist mein Geld und das ist dein Geld. Der sollte jede Woche mit seinem schicken Auto und mit dir in einen tollen Supermarkt fahren, einen großen Einkauf machen und den sollte er bezahlen. So würde sich das gehören, finde ich. Zum Beispiel. Ich will dir sagen, dass ich geizige Menschen ganz, ganz, ganz unsympathisch finde. Und ich glaube, bei mir wäre das sogar ein Grund, wenn ich mich in jemanden verlieben würde und ich bekäme mit, der ist doch sehr geizig. Das wird mir die Liebe kaputt machen. Ja, das macht es auch irgendwie. Ja. Also es war noch nicht immer so. Es ist erst die letzte Zeit so halt so extrem, seitdem wir halt umgezogen sind und er halt die Miete spart. Eigentlich wollte er das Geld ja weglegen, für falls im Falle mal was passieren sollte. Aber ich habe schon von Anfang an gesagt, naja, bevor du das Geld weglegst, gibt es eh nochmal aus. Und so ist es auch. Also habe ich gut geschätzt. Ich sage immer, wer mit materiellen Dingen nicht großzügig ist, der geht auch mit dem Herz nicht großzügig um und ist auch in emotionalen Dingen kleinkariert und engstirnig und will alles an sich heranziehen. Also, liebe Nicole, lass das nicht zu lange mit dir machen. Nee, ich hoffe, jetzt soll ich eine Ausbildungsstelle kriegen, dass ich unabhängiger von ihm bin. Genau. Was planst du zu machen? Was möchtest du werden? Ich würde gerne Mediengestalterin. Mediengestalterin, ja. Gut, dann wünsche ich dir viel Glück und sag dir heute toll. Danke. Tschüss, Nicole. Tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr und 31 Sekunden, unsere kleine Pause. Nur 34 und 24 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das ist wieder der Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian und heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt Geld ist mein Leben. Ich möchte mit euch reden, die ihr sagt, ja, Geld ist mein Leben. Geld ist mir verdammt wichtig. Ich habe entweder ganz wenig Geld und deshalb ist mir das Geld auch so wichtig, oder ich habe irrsinnig viel Geld und deshalb ist es mir auch wichtig. Also, wenn ihr mir davon erzählen wollt, von euren Vorstellungen, eurem Verhältnis zum Geld, eurem entspannten Verhältnis zum Geld, vielleicht eurem gespannten Verhältnis zum Geld oder eurem erotischen Verhältnis zum Geld, gibt's ja auch alles. Telefonnummer 0800 5678 100 oder Faxnummer 0800 5678 110. Uwe ist jetzt dran und Uwe ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Uwe. Ja, hallo Domian. Hallo, grüß dich. Ja. Ja. Du fragst, ich antworte. Ja, Geld ist mein Leben heißt die Sendung. Ja. Wie wichtig ist dir Geld? Geld brauche ich gerne zu meinem Lebensunterhalt. Ja. Kurzer Satz, vielleicht mit Geld mache ich mir Spaß im Leben. Angerufen habe ich aber etwas neben dem Motto, weil ich mit Menschen arbeite, die Geld sozusagen ein bisschen problematisch sehen. Sie haben was geerbt oder was gewonnen. Mhm. Und ich helfe ihnen sozusagen dabei, oder ich begleite sie dabei. So einer bist du. So einer bin ich. Ja, ich meine, diese Gedanken machen wir uns ja alle, ne? Wir gewinnen 10 Millionen Mark im Lotto. Wow. Eine Größe, die sich ein normaler Mensch eigentlich gar nicht vorstellen kann. Genau. Du bist, arbeitest du bei einer Bank oder was machst du? Nein, ich bin also mal von Haus aus Sozialarbeiter gewesen. Zu damaligen Zeiten träumte ich selber davon, Lotto zu gewinnen. Ja, malte mir aus, was ich mal gerne machen könnte mit diesem Geld. Ja. Die Realität, habe ich dann mal auf einer Party erfahren, sieht anders aus. Hab da jemanden kennengelernt, von dem habe ich eigentlich erzählt, was ich so beruflich mache. Ja. Er hatte sich das so angehört, ich habe ihm meine Karte gegeben, weil Werbung ist ja immer gut. Und irgendwann rief er mich an, sagte, ja, er hat sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Er wohnt in einer Kleinstadt oder in einem großen Dorf, sage ich mal, hätte geerbt und er kann eigentlich gar nichts damit anfangen, weil er nicht sich traut, mit diesem Geld was zu machen, was er eigentlich sich träumt. Und hast du ihn beraten? Ja, ich habe ihn begleitet. Also. So, jetzt musst du mir mal erklären, das habe ich nicht richtig verstanden. Du bist von Hause aus Sozialarbeiter. Ja. Woher hast du die Qualifikation, Leute, die nur wirklich viel Geld irgendwie irgendwoher bekommen haben, zu beraten? Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Gestalttherapeuten parallel zu meinen Arbeiten. Und aber ein Gestalttherapeut hat ja auch nicht viel Ahnung von Geld unbedingt. Ja, es geht aber darum, Strukturen zu erkennen. Struktur. Und Geld ist auch eine Ausdrucksweise, wie du oder wie ich mit dem Leben umgehe. Das klingt so theoretisch. Also ich merke schon, ich könnte von dir keine klugen Aktientipps bekommen. Nee, das nicht. Das überhaupt nicht. Aber ich könnte dir sagen, was zum Beispiel dich hindert, dir einen Porsche zu kaufen. Also ich kann es dir auch sagen, ich habe die Kohle nicht dafür. Ja, das ist dein Problem und mein Problem. Ja. Das Problem von einigen Menschen ist, sie haben, ich sag mal, immer genügend Geld gehabt und dann kommt ein Segen, mit dem können sie nicht umgehen. Also, um es klarzustellen, du begleitest die Leute eher psychologisch und nicht in Form einer Finanzberatung. Genau, also psychologisch das Wort würde ich ganz ungern nehmen. Ich begleite sie einfach. Aber wir müssen es ja irgendwie benennen, ne? Weil sonst ist das missverständlich. Ja. Es gibt ja auch diese Finanzberater, die den Leuten sagen, hier in den Fonds kannst du dein Geld investieren oder da ein Haus kaufen oder was ich. Ja, sowas. Das bist du völlig richtig. Das darf ich überhaupt nicht und das kann ich auch nicht. Bist du selbstständig oder arbeitest du für irgendeine... In diesem Bereich bin ich selbstständig. Ja. Hast du eine Berufsbezeichnung, die dieses vielleicht auch zusammenfasst oder trifft? Ja, das lasse ich unter Persönlichkeitsentwicklung laufen. Wobei das ja auch nicht hunderte von Menschen sind. Das sind das ist ja keine Berufsbezeichnung, aber ich merke schon. Wie kommen denn die Leute an dich ran überhaupt? Das ist Mundpropaganda. Mhm. Das ist reine Mundpropaganda. Und also durch diesen Zufall mag ich es ungern nennen, aber auf dieser Partybekanntschaft, da haben sich mittlerweile noch fünf oder sechs Leute dazu gesellt. Wobei mir das nicht richtig verständlich ist, was du machst. Also wir spielen nochmal das Beispiel durch. Wir beide spielen es mal durch. Ja, gerne. Ich gewinne 10 Millionen Mark im Lotto. Ja. So. Und was sollte mich jetzt motivieren, mit dir Kontakt aufzunehmen, wenn du mir keine klugen finanziellen Tipps geben kannst, wie ich das sicher anlege, das Geld? Du wohnst, ich konstruiere das Beispiel so weiter, also wahllos herausgegriffen. Du wohnst in einem Dorf mit 3000 Leuten. Ja. du bist ja aufgewachsen bei uns seit 34 Jahren und jetzt kommst du an eine Summe, vielleicht 10 Millionen, das kann ich, vielleicht ist das noch eine andere Geschichte. Ich werde mal etwas niedriger greifen. Dann hast du das Übliche, du möchtest ja eigentlich ein tolles Haus kaufen oder eine tolle Reise machen oder meinetwegen auch nur den Porsche. Und dann, was dann? Dann kommt, was ich so erkenne oder erfahren habe, ist so, was sagen die Nachbarn dazu, taucht auf einmal in meinem Kopf auf. Entweder du hast dir dieses Auto, die Reise, das Haus schon geleistet, dann wirst du auf einmal geschnitten, du darfst nicht mehr am Vereinsleben teilnehmen, also ganz profanes Beispiel jetzt. Dann würde ich ganz einfach nach Berlin oder nach München ziehen. Ja, Problem gelöst. Ja, das sagst du. Ja. Dann hast du aber kein soziales Umfeld mehr, wenn du 30 Jahre bist. Ja gut, aber was sagst du den Leuten dann? Du kannst ja auch kein Vermittler sein zwischen diesen Leuten und der Dorfgemeinschaft zum Beispiel. Nee, überhaupt nicht. Ich frage sie einfach, ich begleite sie sozusagen. Die Menschen wissen das schon selber, wie sie das tun könnten. Sie trauen sich dann. Welche Ratschläge gibst du? Ich bin nicht dumm, Jan. Ja gut, aber man erwartet ja Hilfe dann von dir, wenn man sich an dich wendet. Ja, Begleitung. Und Begleitung heißt, so wie ich das verstehe... Und du nimmst ja auch Kohle dafür, das ist ja dein Job. Ja, genau. So, jetzt habe ich Angst, ich will mir den Porsche kaufen und sage dir, mein Gott, ich würde gerne den Porsche kaufen, aber die Nachbarn, was denken die und ob die mich nicht dann schneiden? So, was erwiderst du mir dann? Ja, dann... ich würde dich fragen, was du dir vorstellst, was dann passiert, deine Fantasien ausloten in alle Richtungen, dass sie dich beneiden, dass sie dich schneiden, dass sie dich rauswerfen, dass sie wütend werden. Und das wäre wahrscheinlich, oder das ist grundsätzlich der Anfang dieser Geschichte. Und dann, also, gut, das sage ich dir dann, was ich erwarte, und was sagst du mir dann wieder? Davor würde ich dich fragen, was du eigentlich von mir möchtest, wie lange möchtest du mit mir arbeiten, wie lange kannst du das vorstellen, wenn es eine kurze Zusammenarbeit ist, 3 oder 5 Sitzungen, dann wird es ein bisschen haarig. Wenn es länger dauern darf. Weil du möchtest ja auch Geld verdienen, also sollte es auch ein bisschen länger dauern. Nee, das kommt drauf an. Das entscheidest du. Ich kann nehmen. Ja. Ich laufe sozusagen deinen Wünschen hinterher. Also es ist natürlich jetzt schwer, in der Kürze dieses Gesprächs das so verständlich zu machen, ne? Weil nicht so ganz klar wird, wo die Hilfestellung stattfindet. Das habe ich mir eben auch überlegt. Ich habe schon um 12 deine Fragestellung gehört und habe gedacht, Mensch, ich kann da mal anrufen, das finde ich ja total spannend. Ich habe dazu was zu sagen. Ich darf aber auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Also wir können uns das so grob vorstellen, dass du die Leute einfach, du sagst das Wort begleiten, einfach so emotional unterstützt, wenn sie in einen Geldsegen geraten sind. Ja. Ist das dein Hauptjob oder machst du auch noch andere Dinge? Oder beschäftigst du dich nur mit Leuten, die einfach zur Kohle gekommen sind? Nein. Also so viele Menschen können da gar nicht an mich kommen. Ja. So, das ist ein Teil meiner Selbstständigkeit. Aber das ist halt auch dein ganz normaler Beruf. Damit kann man auch selbst nicht richtig reich werden, ne? Du bekommst deine normalen Sätze wahrscheinlich als Psychologe. Also bislang bin ich noch nicht reich geworden damit. Gibt es denn im dann irgendwie doch Momente, wo, wenn du ganz ehrlich bist, wo so ein bisschen Neid hochkommt und wo du denkst, ach, ich sitze hier und quatsch hier Stunden und Stunden mit den Leuten, eigentlich hätte ich gerne auch mal 1 Million. Ja. Ein klares Ja. Ja, das finde ich auch ganz klasse. Also Neid auszusprechen, da gehört ja auch schon was zu. Früher habe ich mir das nie getraut und mittlerweile beneide ich die Menschen um ihr Geld, aber nicht darum, dass sie es manchmal nicht ausgeben können oder nicht trauen. Also die Probleme, die damit entstehen, emotionaler Art. Ja, man könnte fast sagen, es ist gar kein Problem, aber für den Einzelnen ist das schon eins. Also ein Millionärsbetreuer, habe ich erzählt, ein Psychologen, der sowas macht. Interessant, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ja. Danke für deinen Anruf, alles Gute, Uwe. Ja, Domian. Tschüss. Danke auch, tschüss. Jetzt habe ich Mehmet hier und der ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Abend, Domian. Ja, Mehmet. Warum hast du angerufen zu dem Thema? Also ich kann dir sagen, ich habe seit heute 200.000 Mark auf der Bank. Seit heute? Ja, genau seit heute. Wie kommt das? Also ich habe mit 15 angefangen zu arbeiten. Mit 15? Genau. Ja. Und seitdem bin ich am Sparen gewesen bis jetzt. Ja. Ach so, du hast heute die 200.000 vollgekriegt. Vollgekriegt. Nachdem du sehr viele Jahre gespart hast. Ja. Das ist ja toll, ich gratuliere. Ich gratuliere. Was hast du dafür gemacht? Wie hast du arbeiten müssen die letzten Jahre? Also die letzten Jahre habe ich als Dachdecker gearbeitet. Und ich nehme an, wie du weißt, kann man als Dachdecker einiges an nebenbei arbeiten gehen. Als Dachdecker, ja. Genau. Ja. Mhm. So habe ich das, was ich nebenbei gearbeitet habe, meistens auf die Bank gelegt. Also du hast richtig reingeklotzt. Ja, und das hat, ich bin ja seit 12 Jahren Dachdecker. Und kannst ja ausrechnen, ja, wenn ich da jeden Monat 1000 Mark auf die Bank legen würde. Und das vermehrt sich ja mit der Zeit, ne? Also du hast tagsüber deinen normalen Job und hast dann nebenher noch gearbeitet. Normal nur arbeiten, ja. Und dann bist du natürlich auch immer geschlaucht und fertig wahrscheinlich. Mhm, ne? Das stimmt schon. Ja. Was hat dich denn so motiviert? Was war die Triebfeder, dass du sagst, ich will unbedingt viel Geld sparen? Ja, am Anfang war es ja mein Vater sozusagen, ne? Mhm. Der sagte, tu das denk ganz früher und später, wenn du mal heiraten willst, dann brauchst du Startkapital und alles. Genau, ja. Und du lebst zwar dein Leben, aber du auch was sparen dafür, ja, ne? Und ich habe halt seinen Rat verfolgt, am Anfang unfreiwillig, ist ja klar, ne? Klar, ne? Und mit der Zeit haben wir uns daran gewöhnt. Hat dir das denn auch so ein bisschen Spaß gemacht, dass du so einen sportlichen Ehrgeiz entwickelt hast? Ah, jetzt bin ich schon bei 90.000, jetzt bin ich bei 100.000 und so. War das auch ein Spaßfaktor dabei? Also ehrlich gesagt, ne? Das Geld habe ich am meisten angelegt, ne? Und das fände ich auch hier auf der Deutschen, also meist im Ausland. Ach so, Und das hat sich halt mit den Jahren vermehrt sozusagen. Ja. Jetzt habe ich das akustisch nicht verstanden. Hat dir das Spaß gemacht, dieses Anhäufen des Geldes? Nicht ganz, sagen wir so. Nicht ganz. Mhm. Weil das Geld, habe ich dir gesagt, sozusagen, ich habe zwar das Geld ja zusammen, aber ich wüsste echt nur, was ich mit den 200.000 anfangen kann. So, das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen. Eigentlich ist heute ein großer Tag, du hast 200.000 Mark gespart, aber du weißt nicht, was du machen sollst damit. Nein. Aber hast du nicht irgendwelche Träume, dass du sagst, ich will gerne ein Haus oder eine Eigentumswohnung oder ein schönes Auto oder weiß ich, irgendwas dir gönnen oder was anschaffen auch? Also ich habe alles, was ich zum Leben brauche, habe ich jetzt. Ich habe meine eigene Wohnung, mein Auto. Ach so. Und alles, was dazu gehört, ne? Ja. Nur, dass ich sage, wenn ich mal später heiraten sollte, könntest du das Geld gut gebrauchen, aber alles auch wieder nicht. Ja. Also, das ist natürlich eine Situation. Da hast du geackert und gerackert all die Jahre von deinem 15. Lebensjahr bis jetzt. Jetzt bist du 31 und du weißt ja gar nicht, was du mit der Kohle machen sollst. Nein. Also habe ich das Einzige, was man machen könnte, ich habe das Geld halt wieder jetzt festgelegt. Mhm. Und das bringt mir sozusagen halbjährlich nochmal 16.000 bis 18.000 Mark ein, ne? Ja. Wenn ich das anders gar nicht drangehen würde jetzt. Nun könntest du doch sagen, ich entspanne mich jetzt ein bisschen und ich arbeite auf jeden Fall nicht mehr nebenher und gönne mir die Freizeit. Das ist ja nur auch ein hoher Wert, ne? Eine Qualität. Das stimmt, das kann ich sowieso nicht mehr machen, weil ich habe bevor ich einen Unfall habe als Dachdecker. Ja, ja. Und seitdem heißt das ja, ich muss einen neuen Job machen jetzt, eine Umschulung. Ach so. Also das geht dann gar nicht mehr. Also es gibt keinen materiellen Traum, von dem du sagst, das würde ich mir gerne anschaffen, das finde ich toll. Das gibt's gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Nicht klar. Mhm. Da ist es ziemlich sinnlos zu sparen. Also, ja. Ja gut, lass es liegen. Vielleicht heiratest du irgendwann und dann zieht ihr um oder vielleicht kaufst du doch ein Haus oder irgend so etwas. Das könnte sein. Ne? Ja. Aber ich weiß nur, dass ich das Geld nicht dran gehe jetzt, ne? Mhm. Da kriege ich so gesehen, halt hier kannst du zusammenbrechen, 16.000 Mark, also das knapp 40.000 Mark könnte ich hinkriegen, weil die Zinsen steigen ja auch immer wieder. Aber es ist ja auch egal eigentlich. Jetzt ja. Habe ich das auch richtig verstanden, wie du es gerade am Anfang erklärt hast, dass letztlich der Vater dann schuld ist, dass du das gemacht hast? Ja. Von dir aus hättest du es gar nicht gemacht? Ja, von mir auch nicht. Ne, das nicht. Mhm. Obwohl, ich war auch nicht geizig, ne? Mhm. Das, was ich machen wollte, habe ich gemacht und das, was ich kaufen wollte, habe ich schon gekauft sozusagen. Mhm. Apropos geizig, frage ich dich auch, ich hatte gerade schon die beiden Multimillionäre, die Millionäre an der Strippe. Bist du denn großzügig, wenn du essen gehst oder in der Kneipe, dass du ein gutes Trinkgeld gibst? Immer, auf Immer. Jeden Fall. Das ist sehr sympathisch. Das ist halt so irgendwie so Gewohnheit sozusagen. Ja. Ich lade auch gerne ein. Ja, das ist sehr schön. Weil Geld ist nicht alles und Geld macht nicht glücklich. Nein, natürlich nicht. Es ist vielleicht ein nettes Beiwerk, aber es ist nichts Entscheidendes fürs Leben. Ja, Freunde sind wichtig auf Geld. Die Freunde, die Liebe, das ist alles viel wichtiger. Das und die Gesundheit natürlich, ne? Das auch nebenbei gesagt. Natürlich, ja. Also ein fleißiger Dachdecker war das, namens Mehmet. Danke für deinen Anruf, okay, alles tschüss. Gute. Tschüss. Rosemarie, 49 Jahre alt, guten Morgen. Ja, okay, also ganz kurz noch. Also ich möchte das nicht so lange machen. Ich möchte auch andere Leute nochmal reden lassen. Nein, also ich habe dann in der Bar angefangen zu arbeiten. Ja. Und habe dann sehr viel Geld verdient, habe mich im Alter mit 25 Jahren selbstständig gemacht. Ja. Habe mein eigenes Unternehmen aufgemacht. Rosemarie, nicht, dass wir gerade wieder ein Missverständnis haben. Du bist jetzt auf Sendung, ne? Ist dir klar, ne? Ist mir klar, ja. Ne? Ja, ja. Gerade ein Missverständnis. Nein, nein, vorhin hatte ich eine sehr nette Anruferin, die Maria. Ja, ne? Das habe ich gehört. Ja, ja, ich habe es gehört. Nein, ich war jetzt schon auf Sendung. Aber gut, mich kennt ja keiner. Ja, also kein Stress jetzt. Wir können uns in Ruhe unterhalten, ne? Also das, du hast gerade so ein bisschen... Das ist lieb von dir, ja. Ich bin da auch ein bisschen aufgeregt. Ja, klar. Also mit 25 selbstständig gemacht. Mit 25 habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann angefangen, sehr viel Geld zu verdienen. Als was hast du dich selbstständig gemacht? Ja, ich habe eine Bar aufgemacht. Eine Bar? Heißt das so ein bisschen... Eine Striptease-Bar. Eine Striptease-Bar mit allem drum und dran habe ich aufgemacht und... ersten Monate lief das nicht so gut, aber dann fing das an zu laufen. Also ich habe im Monat so 30.000, 40.000 Mark verdient. Wow. Mhm. Ja, ja, das ist locker. Habe auch einen Geschäftsführer eingestellt, alles. Habe dann, aber was ich gemacht habe, ich habe also das Geld mit vollen Händen zum Fenster rausgeworfen. Für was? Was hast du ausgegeben? Für was hast du es ausgegeben? Ich habe mir jeden Tag ein neues Kleid gekauft. Mhm. War jeden Nachmittag an der Stadt. Ich habe die Bar abends aufgemacht. Mhm. Ich habe alles, ich bin nach Amerika geflogen, überall. Mhm. Habe den Mädchen alle Geschenke mitgebracht. Mhm. Also mit vollen Händen zum Fenster raus. Großzügige Chefin, die sich selbst auch sehr viel gegönnt hat. Ja, so ungefähr. Ja. Und dann nach 7 Jahren meinen Mann kennengelernt, auch in der Bar. Mhm. Er war Jurist und er hat von mir verlangt, verkaufen. Mhm. Oder er will das nicht, ne? Mhm. Gut, ich habe verkauft, auch zu einem guten Preis. Mhm. Wir sind dann weggezogen aus diesem Ort und wir haben dann gut gelebt. Ich habe dann auch eine Tochter bekommen und mein Mann ist vor 3 Jahren gestorben. Mhm. Heute lebe ich so, ich habe dieses Geld von damals alles verprasst. Alles verprasst? Nichts gespart damals? Nichts. Gar nichts? Gar nichts. Ne? Überhaupt nichts. Alles verprasst und heute lebe ich, ja gut, heute lebe ich von 4.000 Mark im Monat. Mhm. Ja, ich kann gut davon leben. Das ist ja auch okay, 4.000 Mark. Ich vermisse es auch nicht, denn ich habe gelebt und ich habe sehr viel Geld gehabt und Geld ist heute nicht mehr mein Leben. Mhm. Diese 4.000 Mark, wie kommen die? Ist eine Rente. Rente, das, ja. Ich meine, das ist für eine Person netto ist das ja ein gutes Geld. Ne? Ist, ja, ja. Ist die große Rente. Aber du warst anderes gewohnt, ne, früher. Ja, ja, ja, ja, ja, ist korrekt. Aber es genügt mir. Mhm. Es genügt mir. Ich könnte mir jetzt wieder einen Job so versuchen, aber warum sollte ich? Es genügt mir und ich lebe heute anders als damals. Ich wollte nur damit sagen, Geld war mein Leben, ist nicht mehr mein Leben. Da hat sich ein Gesinnungswandel vollzogen. Du hast dich ausgelebt in dieser Richtung, ne? Und irgendwie. Hast du es heute irgendwie? Was sind denn heute für dich wichtige Sachen, woran du Gefallen findest und was für dich schön ist und Wert hat? Ja gut, ich habe ein paar Hobbys heute. Mhm. Ich habe ein paar Hobbys und ich liebe einen Mann heute, der übrigens Geld hat, aber Geld ist nicht mehr mein Leben. Mhm. Und der aber, dem, naja gut, ich komme ihm nicht näher, ne? Ist egal, es spielt keine Rolle. Ja. Ich wollte nur damit sagen, Geld ist nicht mehr mein Leben. Ich lebe heute gut, ich lebe zufrieden, aber... Es muss nicht die riesige Menge sein, wie es früher war. Nein, es war mal. Es war mal. Es war einmal. Auch ein interessanter Ansatz und auch eine interessante Biografie. Danke für deinen Anruf, Rosa. Okay, alles klar. Und hör mal, du machst ganz tolle Sendung. Danke. Ich schau die immer. Das ist sehr lieb von dir. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Heidrun, 57 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Heidrun. Ja, was soll ich dir sagen? Geld ist mein Leben. Es verfolgt mich. Insofern, ich war sehr vermögend verheiratet. Ja. Sehr vermögend. Sehr vermögend. Ja, und ich hatte alles, ich kriegte alles doppelt und dreifach. Tolle Reisen, alles Mögliche. Und aber dann, du weißt, wenn man sich scheiden lässt, die Liebe stirbt. Da habe ich nicht an Geld gedacht, dann bin ich gegangen. Nur damit ich mir ein Bild machen kann. Ja. Du sagst, ich war sehr vermögend verheiratet. Ja. Sag doch mal ein Beispiel, wie ihr gelebt habt. Wir lebten den ganzen Sommer auf Mallorca mit Schiff, mit Auto, mit Haus. Mhm. Dann im Frühjahr, im Winter in Oberstdorf und im Herbst in Teneriffa. Mhm. Und in der im Haus hier in Deutschland, das war mir ganz fremd. Da waren wir also eigentlich nur zum Kofferpacken. Weißt du ungefähr, wie hoch das Vermögen deines Mannes war? Der hatte ein Hotel von 12 Millionen, der hatte mehrere Wohnblocks in Essen, also er war sehr vermögend. Ja, das ist sehr vermögend, ja. Es hat mich aber eigentlich nicht interessiert. Ich fand es schön, ich hatte alles und das war nachher auch ein bisschen so selbstverständlich. Warst du denn vorher, kommst du auch aus einer reichen Familie oder bist du... Ja. Sehr, sehr gut situiert. Ah ja, das heißt, das war gar nicht für dich so eine große Umstellung vom Lebenswandel her. Nee, eigentlich nicht. Ich wurde nicht so beschenkt zu Hause, ich wurde ganz normal erzogen, aber ich kam aus einer sehr gut situierten Familie. So, dann warst du verheiratet mit diesem sehr reichen Mann. Ja, ja, und dann, wie gesagt, dann wollte ich mich scheiden lassen. Oder habe es getan. Und diese reichen Männer, die ziehen ja dann eine Scheidung, also 7 oder 8 Jahre hat das gedauert, bis sie überhaupt mal die Scheidung kriegten. Und bevor die Folgesachen erledigt waren, das war 77 so. Ach, so lange ist es her schon. Ja. Und ich werde heute noch mit diesem Geld, ich muss das ja verwalten, für die Tochter, die geerbt hat, ich nicht, ich kriegte eine Abfindung. Wie hoch war deine Abfindung? 500.000. Das war ja ein Klacks für ihn, ne? Das war, wenn du das heute so siehst, ja wirklich ein Klacks. Aber die haben gesagt, die Familie, wenn du das nicht nimmst, kriegst du gar nichts. Und davon habe ich mir aber eine Immobilie gekauft, da lebe ich jetzt drin und noch eine, die kann ich dann verkaufen, wenn mein Geld zu Ende ist, sagen wir mal so. Aber du hast dann schon einen richtigen Abstieg erlebt, ne? Also was das Materielle anbelangt. Oh ja, der hat mich natürlich, total, ne? Kurz gehalten, ich kriegte gar nichts. Das Kind wurde nach Düsseldorfer Tabelle bezahlt, fand ich am allerschlimmsten. Was ist Düsseldorfer Tabelle? Das ist die gesetzliche Festlegung von für Kinderunterhalt. Ah, ja, da hat er den mindesten Satz bezahlt, ja. Ist dir das denn schwer gefallen, quasi so aus dem Schlaraffenland dann runterzufallen? Nee. Ich habe gesagt, die Pelze kann er haben, den Schmuck kann er haben. Und die scheiß Reisen immer. Ich war ja nirgendwo zu Hause. Ja. Ich wollte Liebe, ich wollte, dass er anständig zu mir war. Gut, und dann starb er und dann musste ich mit der Schwiegermutter, also seiner Mutter, das musst du dir mal überlegen, die war Erbin von ihm, musst du eine Scheidung weiter durchziehen und die war zäh. Und dann ging es nochmal 4 Jahre. Ja. Nun, und dann hatten wir es hinter uns und jetzt, weißt du, das will ich damit sagen, das ist mein Leben, das verfolgte mich Tag für Tag. Auch immer die Angst, machst du alles richtig, berätst du die Tochter richtig. Also deine Tochter, es gibt ein Kind aus der Ehe. Ja. Es gibt ein Kind und dieses Kind hat auch einen Erbanteil bekommen. Ja, ein Pflichtteil. Wie hoch ist der? Der war an die 2 Millionen. 2 Millionen. Ja. Und du musst diesen Anteil verwalten. Ja. Und kümmerst dich darum. Ja. Wie alt ist das Kind heute? Das Kind war damals 9, heute ist sie 30. Aha, aber dann musst du es ja heute nicht mehr verwalten. Dann hat das Kind. Ich mache es für sie, weil sie hat einen anstrengenden Job. Ach so. Ja, und ich mache es und wir machen es so zusammen. Aber es geht immer wieder nur um Geld. Und weißt du, das ist so ekelhaft. In meiner Familie hat man immer gesagt, über Geld wird nicht gesprochen. Das ist entweder da und halt im Mund. Also, dass ich auch jetzt hier in der Öffentlichkeit Zahlen nenne, sagen wir mal, ich heiße ja auch gar nicht Heilbrunn. Aber weißt du, was das ist? Tue ich auch nicht gerne. Aber wie ich den Titel eben sah, da habe ich gedacht, wirklich, Geld ist mein Leben. Das verfolgt mich, Domian, wie sich die Augen zu. Also bis heute keine Entspannung oder dass du sagst, überhaupt nicht? Nee, ich habe am Anfang dann, als das alles da war, habe ich mit dem Kind nochmal schöne Reisen gemacht und mir geht's ja gut. Aber was ich nie so richtig verstehe, eigentlich müsste das Ganze doch jetzt doch eigentlich ganz entspannt sein. Deine Tochter hat die 2 Millionen und warum verfolgt es dich bis heute noch? Weil du hörst immer wieder die Neuanlage oder das, was machen wir jetzt? Achso, dir ist es einfach auch nervig, dieses mit dem Geld. Ja, kennst du nicht da oben in Köln, wir sind aus Köln gewesen, ne? Aus Bensberg, den Ausdruck, nichts bleibt in die Kleider hängen. Nee, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Klingt aber sehr schön kölsch. Ja, sagte mein Mann immer so, diese ganze Aufregung und Stress, der war vorher 3-mal verheiratet, da sagt er, weißt du, sowas bleibt ja nicht in den Kleidern. Ja. Das hast du in dir drin. Und das regt mich so auf. Hast du denn heute, du hast ja gesagt, dass du selbst auch aus einer recht guten Familie kommst. Ja. Das heißt, finanzielle Sorgen hast du nie gehabt, bis heute nicht. Nee, das nicht. Finanziell. Nur in der kurzen Zeit während der Scheidung, wo der gesagt hat, ich drehe dir so den Hahn ab, bis du wiederkommst. Hast du das Gefühl, dass diese 2 Millionen Mark irgendwie quasi ein Fluch sind von deinem verstorbenen Mann bis in deine jetzt Zeit hinein? Ja, eine gute Freundin von mir sagt immer, das lässt dich ein Leben lang nicht los, diese ganze Scheißfamilie. Jetzt hätte ich bald einen Namen. Nein, um Gottes Willen. Ja, aber kannst du das verstehen? Ja, ich erahne das, ja. Ich erahne das, und was das bedeutet. Wie du eben mit dem Fritz da sprachst, das hat mir nicht gefallen. Wie gesagt, das habe ich davon, wenn ich jemand Trinkgeld gebe, viel oder so, ja. Wenn ich so viel Geld habe und ich sehe, wie die armen Leute mal lochen, dann sage ich doch, Mensch, ich gebe hier, meine Tochter sagt manchmal, Mensch, ist das nicht zu viel? Ich sage, nee, guck mal. Nee, halt, es ist auch so eine Frage, man muss auch vielleicht, auch wenn man selbst mal so gearbeitet hat. Ich habe früher auch viel gekellnert. Ich habe mich so gefreut, wenn ich ordentlich mein Trinkgeld bekam. Ja, und weißt du was? Ich bin am Hotelfach an der Rezeption. Und ich habe mich auch immer gefreut, wenn mir jemand was gegeben hat. Und wenn man das hat, dann soll man es doch geben. Ist doch völlig egal. Das denke ich auch. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich zu Ende. Ja. Schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, du, ich sehe dich ja nun jeden Abend. Ja. Ich kenne dich. Alles Gute, Heide, und tschüss. Dir auch, danke. Tschüss. In der Technik, Anne Buchholz, keine Millionärin. Am Mikrofon Jürgen Domian, auch kein Millionär. Ich wünsche, noch nicht, sagt Anne Buchholz, ich wünsche euch eine schöne Nacht und morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Bis dahin, ciao und bye bye.